1 Live. 4. Sie und euch einen wunderschönen guten Abend. Hier ist 1 Live 4 mit mir, mit Klaus 4. 3 Stunden Musik, Elektro, Breaks, Hip-Hop, Indie-Gitarren. Und ich schätze, da ist auch noch einiges mehr, was der Koffer hergibt. Auch auf die Gefahr, Ladies and Gentlemen, dass ich hier zum Wiederholungstäter werde. Ich habe, glaube ich, hier in der letzten Woche einen ersten Track gespielt von dieser schwedischen Band, dem Holiday Fun Club. Diese Gruppe hat es mir verdammt nochmal angetan, insbesondere mit diesem Instrumentaltrack, dem ich aber auch heute noch einen weiteren Vokaltrack aus dem selbstbetitelten Album des Holiday Fun Club folgen lassen möchte. Madonna, it's so sweet to be with you. 1Live4, vor 5 Jahren erschien das Pariser Projekt Black Strobe mit diesem Titel hier erstmals nachhaltig auf der Landkarte, Me and Madonna. Ich komme mit dem neuen Black Strobe Album einfach nicht klar, finde keine Stunde in meinem Leben, wo es mich so richtig anspringt. Aber dieser kühle Elektro-New Wave, Me and Madonna vor 5 Jahren, das war ein ganz zentrales Stück, denn da ging's los mit dem neuen Elektro aus Frankreich. Mit den DJs, dem Club Le Palp, mit Arnaud Rebottini, dem Kopf von Black Strobe, Ivan Smagge, der assoziiert zu Black Strobe zählt, der auch als DJ arbeitet. Ich will aus dem Umfeld des Pariser Clubs heute noch eine Frau spielen, nämlich Chloe. Ich hoffe, dass sie sich richtig ausspricht, die auch ein ganz tolles Vinyl jetzt draußen hat. Black Strobe, Me and Madonna, okay? Hier kommt Wonder. Soldier dies for one. A coward dies a thousand times. Soldier dies for one. Wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild, wild Of the state till they quiet us with infrared beams, high-tech guns with silencers. The kingpin, but not on no bling ting. Who sings hymns, got my life balanced on a thin string. With a slim hold, who flows sort of tinkle. He's dope for a skin old with folders full of pink gold. And while you sing slow, I walk across the quicksand to reach the oasis where there's freedom for this hit plan. This fam, repping hip-hop from UK headquarters, reaching worldwide as we fly skies and tread waters. Yo, bruh, this mean me war. Foreign beggars giving you more than you asked for. This is for them heads that be wanting that hardcore. Swinging heavy lines to shatter your glass doors. Yo, backyard, warbongers, that's master, sought after, course laughter, war master, planet, twist the pork farmer. Stormgraph paralysis. Yo, calamities, my middle name, scissors, snip your mismatch. Challengers with little brains. I'm switching lanes, this in the game is straight takeover. Status all the aces while your joker face me, game over. I stay colder than souls banished to Canada while you hold hands with challenging the fascists. Look at the package on my stamina. Push the perimeter, move faces. Imagine what would happen if this rapper pursued the papacy. This paper sees me shaping the system like it was porcelain. Forced to win the wars, my own forgiveness, I was born to sin. I thought the queen being made, my housewife. Move to new pastures, choose to cruise past your ass like a shark life dimensions. This man starting afresh, yes. Harvest the death embellished, my fetish is carving flesh. Yo, rah, this means war. Foreign beggars giving you more than you asked for. This is for them heads that be wanting that hardcore. Swinging heavy lines to shatter your glass door. Yo, we move through in unison with youthful exuberance. Dutifully cruising to the future. Choose to move with us and suffer now. Brothers bluff and scarper when it's game on. We're two albums deep while you're still working on the same song. Long that, drop that, drop tax, cock back, shot cats. This ain't just another bomb track, watch that. Chilling trying to figure where the day's gone. Business in position, still spitting in the name yo, of. Yo, we backhand a brass rapper. The fast smack, a back snatch, a cash grabber. Swing a bat until the track smash up. Certain brothers rap the same, but I have to vary. Dropping stars to keep them drowned out like Glastonbury. Slapping bare cheeks, yeah, it's an airy, but you facts don't scare me. The status is imaginary like a pack of fairies. You burn out once I throw this last Molotov. Orifice past the gas, can we fill this last bottle? Yo, bruh, this means war. Foreign beggars giving you more than you asked for. This is for them heads that be wanting that hardcore. Swinging heavy lines to shatter your glass door. We'll be right back. Ganz kurz, du bist hier bei 1 Live 4. Ich habe eben ein Instrumental von Wonder gespielt, der im letzten Jahr dieses großartige Album Welcome to Wonderland veröffentlicht hat. Dieser großartige Klammergriff zwischen Dubstep und Grime. Jetzt, das Album gab es nur auf CD, kommen nach und nach einige Tracks des Albums auf Vinyl heraus mit weitgehend instrumentalen Grime Instrumentals. Einem davon eben gehört. Dann die Foreign Beggars aus dem Stray Point Agenda Album mit Backdraft. Und das ist die britische Band Pickback aus dem Jahr 1982 mit Getting Up. Color ist das neue Album von MIA aus England, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe. Ich habe während der vergangenen 2 Minuten verzweifelt versucht, eine brandneue CD, nicht gebrannt, gar nichts, also völlig regulär, von einer fantastischen Frauenband aus Kanada, Pony Up, hier in einen meiner 3 zur Verfügung stehenden CD-Spieler zu laden. Aber die nehmen die nicht. Das finde ich jetzt sowas von ärgerlich. Aber ich versuche das gleich mal weiter. Ich will noch 2, 3 Bemerkungen hier ablassen. Ich habe die Foreign Beggars gespielt. Das war ein wunderschöner Abend da vor der Love Parade an dem Freitag da in Essen in diesem Club. Allerdings natürlich auch mit Schattenseiten. Irgendwie ist mir an dem Abend ein Album weggekommen vom New Young Pony Club. Das habe ich vor MIA gespielt, Fantastic Playroom. Ein Importalbum, echt teuer, kostet 24 €. Aber ich finde das so fantastisch, sodass ich in diesen fürchterlich sauren Apfel gebissen habe und es mir nochmal bestellt habe, sodass ich da eben auch nochmal Musik rausspielen konnte. Das Schöne an dem Abend war, dass, ich habe es glaube ich schon mal erwähnt, dass 2 Engländer mir diese fantastischen Foreign Beggars, die ich nicht kannte bisher, ans Herz gelegt haben. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe jetzt das neue, insgesamt 2. Album der Foreign Beggars. Eine 5-köpfige Crew aus London ist das, mit recht unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Einige Asiaten sind meines Wissens dabei. Stray Point Agenda, so heißt das Album, auf dem die Foreign Beggars wirklich durch alle nur denkbaren guten Temperamente gehen, die Hip-Hop so bieten kann, und natürlich auch in grimmigere Dimensionen vorstoßen, wie der Track eben vielleicht zumindest ansatzweise zeigen konnte, Backdraft. Außerdem haben sie großartige Verstärkung aus den USA, unter anderem von Lootpack, Oh No ist dabei, der Madlib Bruder, DJ Vadim hat produziert, das ist jetzt kein Amerikaner, aber wie gesagt, es sind gute Kräfte bei diesem Album dabei, das ich absolut empfehlen kann. Pickback war eine Band, ich habe die auch eben gespielt, die instrumental gearbeitet hat, Anfang der 80er Jahre, so ein leicht angejatzter jazziger Wave-Funk war das. Die Diskografie der Band ist relativ schmal, es gibt im Grunde nur ein sehr relevantes Album, Mr. Jekyll und Dr. Jekyll, Mr. Hyde, so heißt es, aus dem habe ich eben Musik gespielt. Der nächste Titel, die Frauenband Pony Up, ich kämpfe hier weiter, kommt von einer Band aus Chicago, The Scotland Yard Gospel Choir. Oh, nee, der ist es nicht, ja, alles klar. Drugs. I knew all the police by first name. How are the wife and kids? I'm just hanging out. No need to rub me in. I left my mom's house with the feeling something needed doing, and I was just the one to do it. And when something went wrong, well, it was always my fault. And if something went right, then I was never involved. The boys I knew, they were never. The girls never seem worth seeing twice. I never knew what to do when the night seemed ready to conclude. Now there were too many runners, too much running away. And if you ask me now, I'd say I'm not sorry for buying drugs down at Aspidy's truck, hanging out with whoever released the kids. They got nowhere to go. If you got it to share, man, they won't say no. But there were too many runners, too much running away. And if you ask me now, I'm not sorry, but I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. I wouldn't do it now. Stauschau. 3 Minuten nach 11:30. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Beckum und Oelde nach einem Unfall noch etwa bis Mitternacht gesperrt. Zurzeit 4 Kilometer Stau. Und auf der A61 Venlo Richtung Mönchengladbach ist im Kreuz Mönchengladbach die Verbindung zur A52 in Richtung Düsseldorf nach einem Unfall wahrscheinlich noch eine Stunde gesperrt. 1 Live. 4. Ich hatte Ihren Namen eben schon erwähnt. Ich bin mir da nie mit der Aussprache sicher. Ich bleib jetzt mal bei Chloe. Chloe. Sie ist Französin und arbeitet meines Wissens immer noch als sogenannter Resident DJ, also als ständig wiederkehrender ansässiger DJ im französischen Innenclub Le Palp. Und hatte in den letzten Jahren immer mal recht interessante Gastrollen, zum Beispiel bei den Elektrogeschichten des Münchner Gomma-Labels mit Munk und anderen. Im Oktober erscheint jetzt ihr neues Album. Das habe ich noch nicht vorab, aber eine 12-Inch, die sehr hintergründig, eigentlich unspektakulär kommt, aber wie ich finde, einen guten, sehr intensiven Groove abwirft. Hier ist Chloe mit Suspended. Hier, die französische DJ und Produzentin Chloe, ich glaube, jetzt, ich habe jetzt Chloe gesagt, also in der Hoffnung, dass vielleicht irgendetwas davon stimmt, Chloe, mit ihrem aktuellen Vinyl Suspended, einem Maxi, das Album soll im Oktober kommen, präzisere Angaben habe ich mir nicht besorgen können, Kill the DJ ist das entsprechende Label für all diejenigen unter euch, die da vielleicht näher nachforschen wollen. Die nächste Band, was ich an ihr so mag, sie entwirft ein ausgesprochen grobes Gerüst an Akkorden, die entsprechend schlampig in den Ring geworfen werden und dann lösen sie sich aus diesen Akkorden mit Tonfolgen, mit Skalen, bei denen man immer zu das Gefühl hat, das ist falsch, das ist fehlerhaft. Sie suchen so etwas wie die Reibung, wie vielleicht eine Blue Note, aber sie finden sie nicht. Sie finden etwas anderes und dann kommen sie wieder zurück zu ihrem Gerüst und am Ende hat man das Gefühl, es war zwar reichlich windschief, aber alles ist irgendwie richtig. Und auf diesem Album ist wirklich alles richtig. Shotters Nation heißt es, das neue Album der Baby Shambles, das ich hier auch gerne mit einem Titel spielen möchte. Delivery, hier sind die Baby Shambles. From the heart. Ich wollte da nicht aufgeben, habe jetzt hier ein bisschen rumgekämpft und jetzt haben wir sie gehört, diese Frauenband, vierköpfige Frauenband aus Kanada, Pony Up, und ihr Album Make Love to the Judges with Your Eyes. Ich finde das großartig. Sie schrammeln im Grunde sehr milde daher, schöne Gesangssätze, aber untenrum kommen ziemlich wummige Rhythmen daher. Man hat so hin und wieder den Eindruck, so leichter R.E.M.-Melodik zu hören, aber auch so ein Punk-Spirit, meine ich zumindest, in einigen Tracks herausgehört zu haben. Der gerade gehörte Titel The Truth About Cats and Dogs, die Wahrheit über Katzen und Hunde. Und dann heißt es weiter in dem Lied, wie auch in Klammern gesetzt im Titel, sie müssen sterben. Davor habe ich gespielt, eine Band aus den USA. Ich kenne einige Leute hier im Sektor, namentlich sogar, denen bei Nennung des Namens dieser Band die Gesichtszüge regelrecht entgleiten, aber so mehr ins Positive hin. Die Band of Horses hat schon in der Vergangenheit für echte Verzückung gesorgt mit ihren hymnischen Liedern. Der Sänger erinnert fast schon an den guten Jim James von My Morning Jacket, Band of Horses. Es gibt hier eine neue Single, ich habe die gespielt, Is There a Ghost, auf dem legendären Sub-Pop-Label erschienen. In Kürze dann das Album der Band of Horses. Gleich kommen hier die Infos, dann geht's weiter mit 1 Live 4. Ich möchte noch einen etwas längeren Titel spielen von Hosch aus Hamburg. Dahinter steckt Holger Behn mit dem weißen Elefanten, White Elephant. Hier ist Hosch. Infos mit Ingrid Zimmer um 23 Uhr. Katastrophenalarm nach Deichbrüchen in Niedersachsen. Weltmeistertitel für DFB-Frauen und das Wetter erstmal trocken. Heftiger Dauerregen hat in Niedersachsen schwere Überschwemmungen verursacht. Im Kreis Hildesheim wurde nach mehreren Dammbrüchen entlang des Flusses Innerste Katastrophenalarm ausgerufen. Mehrere Ortschaften drohen überschwemmt zu werden. Auch in anderen Teilen Niedersachsens waren am Wochenende Bäche und Flüsse über die Ufer getreten. Mehrere Straßen sind nicht mehr befahrbar, viele Keller voll Wasser gelaufen. In den vergangenen Tagen hat es in Niedersachsen so viel geregnet wie sonst in einem ganzen Monat. Die Deutsche Bahn hat wegen der für morgen angekündigten Streiks der Lokführer Notdienstpläne ausgearbeitet. Außerdem sollen verstärkt Beamte eingesetzt werden, weil die nicht streiken dürfen. Bahnsprecherin Sokale sagte, dass es einen eingeschränkten Fahrplan geben werde. Mehr als 50% der Züge sollen aber fahren. Die Gewerkschaft der Lokführer hatte Streiks angekündigt, nachdem die Tarifverhandlungen mit der Bahn gescheitert waren. Die Friedenspflicht läuft um Mitternacht aus. In Duisburg haben am Abend mehrere hundert Menschen der Opfer des Sechsfachmordes gedacht. Den Gottesdienst hielten ein italienischer und ein deutscher Geistlicher. Vor einem italienischen Restaurant in der Nähe des Duisburger Hauptbahnhofs waren Mitte August 6 Männer erschossen worden. Hintergrund ist vermutlich eine Fehde zwischen 2 Mafia-Clans. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist zum 2. Mal Weltmeister. Mit einem 2:0-Sieg gegen Brasilien gewann das Team von Bundestrainerin Silvia Neid das Finale. Die Tore schossen Birgit Prinz und Simone Lauder. In der 64. Minute hielt die deutsche Torfrau Nadine Angerer einen Foulelfmeter. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist zum 2. Mal in Folge Weltmeister. Das hat vorher noch kein anderes Team geschafft. In der Fußball-Bundesliga ist der MSV Duisburg auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Die Mannschaft von Trainer Rudi Bommer verlor bei Hannover 96 1:2. Für Duisburg ist es die 4. Niederlage in Folge. Im 2. Sonntagsspiel muss Energie Cottbus auch unter dem neuen Trainer Bojan Prasnica weiter auf den 1. Saisonsieg warten. Cottbus und Eintracht Frankfurt trennten sich 2:2 unentschieden. 1 live. Sektorwetter. In der Nacht ziehen gelegentlich ein paar Wolken durch, es bleibt aber trocken bei 5 bis 10 Grad. Morgen scheint erstmal die Sonne, im Laufe des Tages zieht es sich aber zu und abends kann es auch Regen geben. Dülmen und Hennef bekommen 18 Grad, Neuss 19. Am Dienstag mal Regen und mal Sonne im Wechsel. Stauschau. Eine Meldung noch. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Beckum und Oelde nach einem Unfall noch etwa eine Stunde gesperrt, zurzeit 4 Kilometer Stau. Okay, ich möchte hier weitermachen mit einem Typen, dessen Musik ich mag. Seit 2 Jahren fallen mir seine Tracks auf. Sie rollen gut, sie haben interessante, gute, wummige Bass-Action. Die Rede ist von Cubix, wahlweise auch mit seinem Partner zusammen Lomax oder aber alleine. Es gibt ein neues Vinyl von ihm auf dem FF Recordings Label erschienen. Die A-Seite schenken wir uns für heute mal. Outer Rim im Remix finde ich nicht ganz so gelungen, aber Flashback, die B-Seite, das ist für mich der eigentliche Hammer. Hier ist Cubix. Wunderbar. Cubics hier mit Flashback. In dieser Woche soll erscheinen das neue Album von High Contrast. Tough Guys Don't Dance. Ich kann es hier leider immer noch nur in der sogenannten overvoiced Version anbieten. Aber es gibt genug Tracks, die das durchaus vertragen. Nobody Gets Out of Here Alive ist einer darunter. Das Album hat ja als vermeintlichen Knaller den Neuaufguss des alten Hippie-Rockers Inna Gadda Da Vida letzte Woche gespielt. Ich persönlich finde ihn nicht ganz so stark. Es sind bessere Tracks drauf. Dieser hier, denke ich, ist einer davon. Just because you're out of Bristol, Mexican session, you soon know. Kingston Orange Street, meet by Prince of Wales, Domino Dublin, take the padlock. Waiting for it to come in, over by Casey's, new boy lazy. Johnny Cake look nice, but not tasty. Turntables, cable, lace the tables. Up the pitch, cut the latest 12 inch. Paseando me, barrio, saludando a mi barrio. Es el mundo like me, potencia. Más avanzados, apasionados. Sabios del sonido. Poderoso micrófono. The scratch cut, jive alive, DJ que no disto. Todos lleno, corriendo por la celda. Hoy no voy a los cookies, el miedo se está apoderando. Entrando en suerte y casi acabando. Me la paso apostando, yo siempre me la ando rifando. Mis sueños de plata agrandando, yo no cambio ni ganando, corriendo pisando la basura, mezclada, juntada, separada, del betting shop esclavizada, en este suburbio relegada. Du bist ja bei 1Live4. Viele von euch, denke die meisten, haben den Track eben erkannt. Seven Nation Army im Original natürlich von den White Stripes. Der Song hat ja echt etliches geschafft. Zu seinen besten Leistungen aus meiner Sicht zählt es, dass er es auf die Grounds zahlreicher Fußballarenen geschafft hat. Ich sag jetzt nicht, wo immer man steht, aber wenn man hier oder da steht, ein Schuss, ein Tor, wahlweise auch mit dem Kopf, dann dröhnt es aus den Boxen Seven Nation Army von den White Stripes und mir geht's dann in aller Regel eigentlich immer ganz gut. Ich weiß nicht, ob's die Version der französischen Dynamics auch in solche Dimensionen schaffen wird. Ich muss aber gestehen, der Track wird derzeit sehr kontrovers diskutiert. Reggae-Puristen, habe ich mir sagen lassen, mögen ihn überhaupt nicht. Ich muss sagen, dass ich die Version relativ charmant finde. Es kommt in 2-3 Wochen ein Album der französischen Dynamics. Bin gespannt, was da sonst noch so drauf sein wird. Gerade verklungen, Up, Bustle and Out ist ein britisches Kollektiv, das seit ewig und 3 Tagen schon Platten macht, die in aller Regel richtig gut sind und wertig. Dieses Kollektiv reist in aller Regel durch aller Herren Länder, das darf man getrost wörtlich nehmen, lässt sich vor Ort, beispielsweise auch in Mexiko, Mexican Sessions, das Album haben wir gerade gehört, mit einheimischen Musikern ein, improvisiert, nimmt Dinge auf, die dann im heimischen England nochmal neu bearbeitet und editiert werden. Aus den Mexican Sessions, Anfang des Jahres erschienen von Up, Bustle and Out, habe ich gerade den Titel Day at the Bookies gespielt, unter anderem deshalb, weil ich Up, Bustle and Out im weiteren Verlauf der Show heute auch nochmal als Remixer präsentieren möchte. Und wenn ich jetzt nicht zu viel quatsche, dann wird der Übergang auch nicht völlig kaputt gehen hin zu dem, was jetzt kommt. New Flash, einer von vielen Tracks und Artists, die auf einer Doppel-CD enthalten sind, mit der das britische Hip-Hop-Label Big Dada seinen 10-jährigen Geburtstag feiert. Big Dada wurde vor 10 Jahren als sogenanntes Sublabel, also als Nebenlabel oder wie immer man das bezeichnen möchte, des Ninja Tune Labels gegründet mit der Absicht, sich verstärkt um Hip-Hop und Spielformen, Spielweisen von Hip-Hop zu kümmern. Und ich glaube, man kann getrost sagen, ohne Big Dada hätte die Renaissance des UK-Hip-Hop in dieser Form nicht stattgefunden. Ich denke da zum Beispiel an Namen wie Roots, Manuva, Ty, viele, viele andere auch. Zudem hat das Label ja rechtzeitig seine Fühler auch ausgestreckt in andere Länder, in die USA zum Beispiel, hin zu diesem extrem wichtigen Mann Diplo aus Philadelphia oder auch nach Frankreich hin zu TTC. All diese Leute und viele mehr kann man hören auf dem Sampler Well Deep, 10 Years of Big Dada Recordings. Herzlichen Glückwunsch, hier ist New Flash. Killers in expensive suits, murdering groups that I'll never recoup. Exquisite death that walks in flesh. At the crossroads, I mark my X. I thought Satan's hex when I was vexed, but it grows in the mind when I quest for sex. Hands tied, stories told through 30 vibes. Mounds are taped up to avoid the lies. Don't wanna hear no more, and that's for sure. Till the blood of the rich enriches the poor. Tantric sex with doms and subs, chains and whips and patriotic scuds. Changing positions when on a crusade. Oil lubricates the places we've played. Religious icons used and abused. Slaves in corners tied up on roots. Don't know if I should kill or just chill. With chemical wars that placed on the pill. Pornographically masturbate my gun. Stand back when Jerusalem come. In the way that we play, in the way that we talk, in the way that we say what we don't really mean. In the way that we play, in the way that we talk, it's the way that we say what we don't really mean. Wherever we go, badness a falla. Wherever I go, titty gala la. Well, I gotta live like day by day. I mean, I really care if I sit on my road. Wherever we go, badness a falla. Wherever I go, titty gala la. Well, I gotta live like day by day. I mean, I really care if I sit on my road. Some say that we stumble, some worry the deal for what you want. Just well digging your heels. So we move around, did it at a million miles a minute. Some say that with it, but the heart ain't in the soul. So what to make us incredibly foul. Dogs on the prowl, I can't throw in the towel. See, man's like me's on self-destruct. And I'm telling them, boy, they gon' get. See, I've been on the ground, but I come to the ground. Still hanging out with girls who sniff white lines. All the things along the way that I didn't count. But right now, what I know, what it all amounts to. See, I've been on the ground, but I come to the ground. Still hanging out with girls who sniff white lines. All the things along the way that I didn't count. But right now, what I know, what it all amounts to. So, in the way that we play, in the way that we talk, in the way that we say what we don't really mean. In the way that we play, in the way that we talk, the way that we say what we don't really mean. Wherever we go, badness a falla. Wherever I go, titty gala la. Well, I gotta live like day by day. I mean, I really care if I sit on my road. Wherever we go, badness a falla. Wherever I go, titty gala la. Well, I gotta live like day by day. I mean, I really care if I sit on my road. In the way that we play, in the way that we talk, in the way that we say what we don't really mean. In the way that we play, we fall, it's the way that we say what we don't really mean. go talk to them. Part two, you are go talk to them. Juicelin, you are go talk to them. New fish, we are go slaughter them. Kingfish, you are go talk to them. Part two, you are go talk to them. Juicelin, you are go talk to them. New fish, them are go slaughter them. It's splitter, breakneck speed, we drown 10 pints of bitter. We lead all day, and some say that ain't productive. Could that depend upon the demon, right now, I see clearer than most. I sit here continuing with this cheese on toast. I feel the pain of a third world famine. Said wait, we count them blessings and keep jamming, scumbag, scumbag, the earth is worth a snail until he gained the skill of tongue. From 15 years young, straight to my greyback self, I stay top shelf material. Jerk chicken, jerk fish, break away, slave bliss. Generate G's and then we stash them in the sweats. Boots, y'all see this? Under your pistols, a fist full of hip-hop duns. I'm progressing in the flesh. Esoteric folks, most frightening. Duffy took a hold of my hand while I was writing. Ligament teeth, Duffy, ligament and I summon up the power of banana clad. Witness the fitness, the prophet's eleven. Land and sea, face snuff, stress and difficulty. Flung back from the brink, whining kinda stink. We don't give a frig about what them fools think. Frigger network, our network will speak for itself. Proof of the trophy and the champion belt. Come sun, come rain, come hailstone pelt. Let the old world know we saw some off-key. mega manic. When time the pressure start lick by the hook or by the crook, by the poop or by the kick heat. Sickly cryptic, spitting the code and most proud to present that prophecy mode. And it shows that they're broken. Seen a few slides, life frozen on me, on reality fights. We in collision with the beast. Love to religion, now we can't get no peace. Idiot, we got one for tech, I have to cheat. Stoop to the level and we're plotting cold green. But we should know that discipline make up the geese. Separation of the dash from the rat, that's a must. Proceed, set speed with the competent touch. Proceed, set speed, the competent, yeah. Witness the fitness. The Crofton liveth, one hope, one quest. Witness the fitness. The Crofton liveth, one hope, one quest. Witness the fitness. The Crofton liveth, one hope, one quest. Witness the fitness. The Crofton liveth, one hope, one quest. Du bist ja bei 1Live4. Vor kurzem tauchte die gerade gehörte Scheibe auf, die bei mir ganz persönlich in hohem bootleggischem Verdacht steht. Der Name Roots Manuva taucht weder auf der einen noch auf der anderen Seite auf. Einmal Breaks Version, die Rückseite mit Dubstep Version. Aber die Stimme ist natürlich klar erkennbar. Es handelt sich um Roots Manuva, den wir eben schon erwähnt haben, mit neuen Versions Remixen seines schon länger zurückliegenden Tracks Witness. Ein ganz interessanter Mann hier im Hintergrund. Er kommt, wie auch der eben erwähnte Deep aus Philadelphia in den USA. Starkey MC ist sein Name, gleich mehr zu ihm. You should be bold. You should have the courage to be utopian and think out certain things which may be desirable for men to have. aus Philadelphia, Starkey MC, aus einem Doppelvinyl, das er kurioserweise und für mich etwas rätselhafterweise als EP bezeichnet, nämlich die 17 EP. Dabei sind im Grunde eine ganze Reihe von Tracks drauf. Wer ist dieser Mann? Er kommt aus einem eher Hip-Hop-mäßigen Lager, der Starkey MC, hat aber irgendwann gedacht, er möchte Musik machen, die in alle möglichen Genres passt, die zumindest ansatzweise etwas mit Hip-Hop zu tun haben. Und entsprechend wimmelt es auf diesem Album voll abenteuerlicher Sounds und Beats, die teilweise so am etwas technoiden Ende des Dubstep angesiedelt sind, teilweise auch unheimlich bassgetränkte Breaks, und ich finde das ausgesprochen spannend, was er macht. Er hat einige Leute, die ihm hier die Tracks auch mit remixed haben. Ich habe nie von denen gehört. Def 79, ATK 12, Drop the Lime oder auch ein Typ namens Murderbot sind die Leute, die hier mit sehr unterschiedlichen Versionen aufwarten. Ganz interessantes Album von Starkey MC, und dieses Album heißt 17 EP. Der Name des nächsten Labels taucht hier häufiger auf, insbesondere dann, wenn es darum geht, denn das ist eine der bevorzugten Arbeiten dieses Labels, bestimmte geschichtliche musikalische Phänomene hier mal wieder mit einer Compilation abzulichten. Die Rede ist von Soul Jazz, diesem Label, das sich eben sehr geschichtsbewusst um bestimmte spannende Themen kümmert, die schon oft weiter zurückliegen. Seit Jahren aber auch aktuelle Strömungen aufgreift, zuletzt in den letzten 2 Jahren waren das sehr stark auch Grime- und Dubstep-Tracks aus England, die auf Soul-Jazz-Label-Sachen herausgekommen sind. Jetzt erscheint eine fürstlich aufgemachte Compilation als Doppel-CD, die nennt sich Singles 2006 bis 2007. Na, wenn man die auch noch alle hätte mitverfolgen wollen, da sind für mich zumindest etliche Tracks bei, die ich nicht kannte. Zu meiner Überraschung auch einer von 2 Ladies. Die eine heißt Ladybug, einige werden sie vielleicht noch kennen. Sie war ein Drittel des großartigen Hip-Hop, der großartigen Hip-Hop-Formation Digable Planets. Und die zweite, die wir jetzt hören werden, ist die Warrior Queen, eine der eher weniger bekannten Grime-MCs, weibliche Grime-MCs aus England. Ladybug and Warrior Queen, hier mit dem Titel Dama Bomb Wee aus dem Soul Jazz Records Singles Katalog 2006 bis 2007. Listen. Boom this, boom that, this a boom attack. Where them a do, where them a chat, do them boom see crack. Boom steer, boom steer, boom steer, boom square. Boom a not, boom, boom, boom, boom. Booms everywhere, Houston, King Cross, Battle Top, Stock Square. Boom this, boom that, this a boom attack. Where them a do, where them a die, with them boom see crack. Since the bombing gone, I really get scared. From me see a rock sack, my ear stand up with fear. All up on my mind is about me dear. With a keen looking eyes and a listening ear. Me hear a look of ice, see a follow me dear. I know where to sip, what's in there. From me see a funny move, fast, fast, me disappear. Look to side, make sure the edge is clear. When me take a bus, me just bypass the top. Me now more out of the front, me now stare on the back. Me stand up on the door and if me see a funny move, me short drive a bus stop. Now, do what I go on with a senseless act. Do the beer, stop it, you the religious crap. Well, well, in the name of Allah, me, I beg enough to stop. See? That is a boom attack. Where them a do? Where them a chat? Where them boom see crack? Boom steer, boom steer, boom steer, boom steer. Boom a night, boom, boom, boom, boom. Booms everywhere. Houston, King Cross, Battle Top, Stock Square. Boom this, boom that. This a boom attack. Where them a do? Where them a chat? Where them boom see crack? If you think you were treated unfairly, even you are your fellow country, you should deal with the cause more sanely. Don't just go killing people innocently. Not just here, but everywhere, literally. Have you ever stopped to think this thoroughly? What? Killing in the name of the Almighty? Well, you, Mr. Big and Mr. Mighty, why don't you deal with the cause more justly? They commit the crime. Evil us curse. Boom this, boom that, this a boom attack. Where them a do, where them a chat, with them boom see crack. Boom steer, boom steer, boom steer, boom square. Boom a not, boom, boom, boom, boom. Booms everywhere, Houston, King Cross, Battle Top, Stock Square. Boom this, boom that, this a boom attack. Where them a do, where them a chat, with them boom see crack. First I was afraid, I was terrified, to think someone would have killed themselves for taking innocent lives. But now I'm really strong, I'm not afraid to say you're wrong. You can't just go around killing people in the name of Islam. From the dust the earth, you never know. My God created man. God man created human to be walking time bomb. Then what? What's your religion? Oh, sorry, Africa. You're a fucking madman. No. Boom this, boom that. This a boom attack. Where them a do? Where them a chat? Where them boom see crack? Boom steer, boom steer, boom steer, boom square. Boom a not. Boom, boom, boom, boom. Booms everywhere. Houston, Green Cross, Battle Top, Stock Square. Boom this, boom that. This a boom attack. Where them a do? Where them a chat? Where them boom see crack? Crazy. somebody tell me why. Them a bomb we, and I don't know the reason why. Them a bomb we, if somebody tell me why. See some rocks in the air. Let me see some gun finger in the air. Sweet, sweet, sweet, sweet, sweet scent to me. Yeah, you be massive. Thank you.

Ganz kurz, so bist du hier bei 1 Live 4, wie in den letzten Wochen häufiger, das ist mir aufgefallen, wollte ich und möchte ich auch heute ein Dubstep 12-Inch-Vinyl intensiver vorstellen, indem ich zwei Titel daraus spiele. Das habe ich gerade gemacht mit Chromestar, dem jungen Londoner, der seit 3-4 Jahren erst in dieser Richtung arbeitet und der eine fantastische EP herausgebracht hat mit 2-3 wirklich super deepen Tracks. 2 davon habe ich gespielt. Diese EP mit insgesamt 4 Titeln ist titellos. Ich gebe deshalb das Label an. Sie ist erschienen auf Marksman Dubs und hat, wie gesagt, insgesamt 4 Tracks. 2 daraus, Zion Dub und Rags, habe ich gespielt von Chromestar. Dazwischen hörten wir Orion mit Distant Place. Gleich gibt's hier die Infos bei 1Live 4. Deshalb nur noch ganz kurz ein paar Takte von Code 9 aus einem Track, der sich auf der eben angesprochenen Soul Jazz Compilation befindet. Und gleich geht's dann hier weiter. Bis gleich. We'll be right back. Infos mit Ingrid Zimmer um 0 Uhr. Bahn stellt sich auf neue Streiks ein. Fußballfrauen werden wieder Weltmeister und das Wetter morgen auch mal Sonne. Die Bahn stellt sich auf neue Lokführerstreiks ein. Ein Bahnsprecher sagte, man sei auf einen eventuellen Streik vorbereitet. Ein Notfallfahrplan soll sicherstellen, dass mehr als die Hälfte der Züge auch bei Arbeitsniederlegungen verlässlich fahren. Die Lokführergewerkschaft GDL will am Vormittag bekannt geben, ob und wann ihre Mitglieder streiken werden. Die Bahn und die Gewerkschaft der Lokführer hatten in den vergangenen Wochen vergeblich versucht, sich auf einen Tarifvertrag zu einigen. In Niedersachsen wurden wegen der Überflutungen mehrere Gebäude evakuiert. In Hockeln im Kreis Hildesheim mussten die Bewohner tiefer liegender Häuser ihr Zuhause verlassen. Sie wurden in Notunterkünfte gebracht. In dem Ort sind mehrere Deiche des Flusses Innerste gebrochen. Die Innerste führt extremes Hochwasser, so viel wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen. Grund für die Überschwemmungen sind die starken Regenfälle der vergangenen Tage. Seit Donnerstag kam so viel Regen runter wie normalerweise in einem ganzen Monat. In Leipzig hat der Bundeskongress der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi begonnen. Thema ist unter anderem ein einheitlicher Mindestlohn. Der Verdi-Vorsitzende Bzirkske wie auch DGB-Chef Sommer forderten erneut eine Untergrenze beim Gehalt. Auch Bundesarbeitsminister Müntefering hat sich in seiner Rede dafür stark gemacht. Er ist der Meinung, dass jeder, der einen Vollzeitjob hat, auch davon leben können muss. Die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft ist zum zweiten Mal in Folge Weltmeister geworden. Sie schlug im Finale das Team aus Brasilien mit 2:0. Bundespräsident Köhler und Kanzlerin Merkel haben den deutschen Fußballerinnen gratuliert. Köhler schrieb in einem Telegramm, dass sich ganz Deutschland mit der Mannschaft freut. Merkel sprach von einem begeisternden Erfolg. Sie will sich nun noch mehr dafür einsetzen, die nächste Frauen-WM nach Deutschland zu holen. In der Fußball-Bundesliga hat der MSV Duisburg die vierte Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft von Trainer Rudi Bommer verlor in Hannover mit 1:2. Für Bommer ist klar, warum seine Mannschaft verloren hat. Wegen der vielen Verletzten. Wir sind mit dem letzten Aufgebot hierher gekommen nach Hannover und haben selbst dann in dem Spiel noch Probleme gehabt im Abwehrbereich, wo sowieso schon alle ausgefallen sind. In der zweiten Partie des Tages gab es keinen Sieger. Energie Cottbus und Eintracht Frankfurt trennten sich 2:2 unentschieden. 1 live. Sektorwetter. Die Nacht ist wenig bewölkt und es bleibt trocken. Der Montag startet dann noch sonnig, dabei bleibt es aber nicht. Von Westen her ziehen Wolken rein. Bocholt und Bielefeld schaffen 17 Grad, Stolberg 20. Am Dienstag wechseln sich dann Sonne und Wolken ab. Stauschau. Die A2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Beckum und Oelde nach einem Unfall voraussichtlich noch eine Stunde gesperrt. Zurzeit 4 Kilometer Stau. Eins live. Okay, als erstes kommt jetzt hier ein Track von einem israelisch-russischen Duo. Ich wusste bei den vielen S-Lauten, dass ich da irgendwo stolpern würde. Die beiden, ein DJ, ein Producer, nennen sich Animal Tech und haben auf dem Kölner Wir-Label, W-I-R, Wir im Rhythmus, zwei, wie ich finde, sehr starke reduzierte Tracks produziert, veröffentlicht, wollte ich gerade sagen, aber die Sachen kommen erst noch raus, jetzt im Oktober. Animal Tech mit den beiden Titeln Karmic Loops und Da Bridge auf der Rückseite. Der letztgenannte hat für mich so ein bisschen mehr Sexiness noch, deshalb möchte ich ihn gerne spielen. Hier ist Animal Tech mit Da Bridge. Thank you. time, I was faceless, man. I was there, fascinated. I was there, I was there, I was faceless, man. Fascinated. I was there. Live 4. Die Rechnung ist ziemlich simpel, so simpel, dass man sich fast wundert, denn in Interviews insbesondere geben sich Maus on Mars, Jan Werner und Andy Thoma oft sehr verwinkelt und unverständlich, sodass auch ich schon mal hier und da gefragt habe, sag mal, geht's noch? Könnt ihr das mal etwas klarer sagen? Das hinderte sie aber nicht, zusammen mit Marky Smith diese fantastische Elektro-Punk-Scheibe aufzunehmen, Traumatic Reflections, aus der einmal mehr jetzt ein Titel ausgekoppelt und natürlich auch remixed wird, nämlich The Rhino Head hier im Pilewski Remix. This is Bob said. Mission 2, mission 2, mission 2. 1-3-4, Ladies and Gentlemen, ich habe einfach mal Lust auf ein paar kürzere Tracks, die ich auch nicht durch ellenlange Ansagen hier unterbrechen möchte. This is Pop, Frauenband aus Paris eben gehört. Dann Elastica, 12 Jahre ist es her, die britische Frauenband mit Smile. Dann The Victorian English Gentlemen's Club, neue Band aus Wales, Trio, zwei Frauen, ein Typ. Und hier der Holiday Fan Club, gerade verklungen, sensationelles Album, selbstbetitelt aus Schweden. Sage das, während im Hintergrund Wire anrollt. Question of Degree, ältere Nummer, Ende der 70er. Once a question of degree, that circumstance is calling me, demanding my attention, leaving me a choice, posing several questions, distilling in one voice, confusion not in words. Want a problem, I didn't simply fall out. I was in a great state from a passing cloud. I didn't touch the ground till I landed at the door. I don't touch my luggage. I can't shaking, thus take my pride. I could surely manage to tremble inside, gathering myself and spreading it around. Roots are submerging, flowing underground. I can surely manage to strike. Bitches. jungle, I'll take you on. Stampede your rumba and send you home. You wanna rumble in space, I'll put my laser on stun. And on the North Pole, I'll ice you, son. You want a thriller in Manila, you'll be killer, be stunned. Want a taste of vanilla? Better watch your tongue. Cause I'll hammer your toe like a pediatrician. Saw you in half like I'm a magician. Tear you down like I'm in demolition. Konnichiwa, bitches. Über 1 Live 4. Die Frau habe ich schon öfter erwähnt. Also manchmal, wenn so eine Musik läuft, dann versuche ich mal so ein bisschen reflektieren, wie hast du da mit dem selbstbetitelten Album von Robin aus Schweden eigentlich gearbeitet? Ich kann mich entsinnen, sie häufiger erwähnt zu haben, aber relativ wenig gespielt. Manchmal frage ich mich selber, woran liegt das eigentlich? Sind ja doch immerhin 3 Stunden, die ich hier glücklicherweise jeden Sonntag sitzen, spielen kann. Aber manchmal finde ich den Schlüssel nicht, ein durchweg im Grunde gutes Album so hier einzusetzen, dass es nach meinem Geschmack passt. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da zu geschmäcklerisch oder ich kann es nicht sagen. Also das Album, das selbstbetitelte von Robin, die diese unglaubliche Odyssee hinter sich hat, vom Saulus zum Paulus gewissermaßen, vom Schlagersternchen jetzt zu so einer zumindest kleinen Elektropunk-Queen gewandelt. Was wollte ich denn jetzt sagen? Jetzt fällt mir der Satz ja auch noch völlig weg. Ich wollte im Prinzip sagen, dass sie in den Sektor kommt, nämlich am kommenden Montag, das ist also von heute angerechnet, dann schon in einer kompletten Woche. Am 8. Oktober gibt sie ein Stell dich ein im Studio 672 in Köln. Ein Konzert, wahrscheinlich blauer Montag, wird wahrscheinlich etwas später anfangen. Trotzdem verspreche ich mir recht viel davon. Trotzdem sage ich als Arbeitnehmer ähnliche Person, die nicht so gerne immer wartet, bis es dann 1 Uhr ist und die Leute auf die Bühne gehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, also ich will jetzt nicht hier sagen, dass das 1 Uhr wird. Es wird wahrscheinlich doch eher werden, dass Robin da auf die Bühne geht. Wir haben sie hier gehört aus ihrem selbstbetitelten Album mit Konnichiwa Bitches. Einer der herausragenden Tracks, ich habe ihn hier mal in einem Remix gespielt, von Oscar the Punk Remixed. Und damit will ich es jetzt aber auch gut sein lassen mit den leicht Punk-inspirierten Tracks, die hier in den letzten Minuten gelaufen sind. Und wende mich einem Typ zu, ja, den finde ich ja überhaupt völlig unglaublich. Er heißt Devonti Heinz, Devonti Def Heinz, Def ist so ein bisschen sein Spitzname. Und war mal Mitglied, der ein oder andere wird sich vielleicht erinnern, dieser englischen Thrash-Metal-Dance-Band Test Icicles. Also deren Musik ist an mich überhaupt nicht gegangen, will ich gar nicht drum rumreden. Die Gruppe hat auch nur relativ kurz existiert, meines Wissens haben die sich aufgelöst. Was dieser Devonti Def Heinz jetzt macht, hat mit den Test Icicles überhaupt nichts zu tun. Das sind tierisch große, episch angelegte Musikpieces, die irgendwo switchen und driften zwischen Indie, Country, Folk, Post-Post-Post-Post-Rock und vielen anderen Dingen mehr. Er stretcht das Ganze bisweilen auf eine Länge von 9 Minuten, hat sich für sein Album das erst in naher Zukunft erscheinen wird, möglicherweise wird es sogar Januar werden, für sein Album nach Omaha, Nebraska begeben. Dort mit Tom Mogis heißt er, glaube ich, der auch schon mit den Bright Eyes zusammengearbeitet hat. Der Produzent, mit dem hat er sich eingelassen, mit einigen lokalen Musikern und eben seine Tracks aufgenommen. Irgendwo las ich jetzt zuletzt ein Interview von ihm, mit ihm, da wurde er gefragt, sag mal, und was hast du in dieser gottverlassenen Gegend da denn nachts gemacht? Da stellte sich dann heraus, dass dieser Devonti Def Heinz nachts am Internet wohl hängt und das überhaupt ganz gerne tut und da Wikipedia-Einträge auf ihre Richtigkeit studiert und unter anderem beschäftigt er sich da sehr stark mit Hip-Hop und dann kann es passieren, dass er zum Beispiel Beiträge, die den Streit zwischen Eminem und dem ehemaligen Mitbesitzer des Hip-Hop-Magazins Source betreffen, dass er die korrigiert, weil er denkt, da stimmt was nicht. Der Streit zwischen Eminem und Benzino, ich will den hier nicht auch noch in aller Breite erzählen, aber der zieht sich ja durch eine Reihe von Eminem-Tracks. Die beiden können sich also wirklich auf den Tod nicht leiden. Also das sind die Dinge, die dieser wahrscheinlich schon etwas nerdhafte Mensch, der aber grundsympathisch sein soll, die er dann nachts treibt. Es gibt das Album noch nicht, im Übrigen nennt sich Devonti Def Heinz Lightspeed Champion. Also dieser Name, den gilt es sich zu merken, Lightspeed Champion. Und von in den letzten Monaten erschienenen zwei Singles möchte ich jetzt mal eine spielen. Die heißt Midnight Surprise. Ich könnte sie dir hier in mageren 3 Minuten anbieten, aber das wäre der letzte Scheiß. Wir nehmen einfach mal die lange Version, da kann man sich echt schön reinlegen. Lightspeed Champion hier mit Midnight Surprise. Da ist sie. Alles, ich will ja keinen Fehler machen. Creeping down my bones, reminds me I'm alone. My sweet midnight surprise, stapled down my eyes. Stars I cannot see, take me galaxy. Deeper in the zone, two-player combo mode. Creeping down my bones, reminds me I'm alone. My sweet midnight surprise, stapled down my eyes. Stars I cannot see, take me galaxy. Warm nights and a chill, creeping down my bones. Reminds me I'm alone. My sweet midnight surprise, stapled down my eyes. Stars I cannot see, take me galaxy. Deeper in the zone, split combo mode. Creeping down my bones, reminds me I'm alone. My sweet midnight surprise, stapled down my eyes. Stars I cannot see, take me galaxy. Das ist natürlich ein Scheiß da. Der CD-Spieler hat wohl hier heute irgendwelche Probleme mit einigen CDs, die ich mitgebracht habe. Ich versuche auch das zu korrigieren. Sorry, sorry, sorry. Ich versuche das. So, alles klar. Machen wir weiter mit Jens Leckmann. remember your first kiss. Well, how can I forget? My hands still shiver from the very thought of it. But sometimes I almost regret it, like I regret my regrets. I see myself on my deathbed saying, I wish I would have loved less. But that's when the feeling hits. So just lick your lips. These are the good times that you'll miss. When you are sipping on the sweet nectar of your memories, just take a sip and let it wet your lips. You won't understand all this until you're sipping on the sweet nectar of your memories. Last night I ran into my old life, still waiting for someone at the station. Someone who never made it into my new life. So I called up Lisa, 'cause she's my only friend. Lisa, I don't know anymore, every heartbeat needs a reason. She said, that's when the feeling hits. So just lick your lips. Can you smell the springtime in the breeze? You gotta stop sipping on the sweet nectar of your memory. She just saw me stop hiding in the ship. My midnight surprise has found out all my life. Crunch time, night time, palm luxury. Away. I'm dying just break my heart. Don't be afraid of dreams of leaving. Remember they are only dreams. They have no meaning in the sunlight. Just the same as you and me. And I have friends walk by. Live 4. Die Musik von Midnight Surprise, zu meinem großen Bedauern, in zwei statt einem Happen verabreicht. Midnight Surprise, der Titel, den ich dann in der überwiegenden Länge in den restlichen 7 Minuten eben nochmal gespielt habe nach Jens Leckmann. Gerade verklungen ist die amerikanische Band Clientele, Musik aus ihrem fantastischen Album God Save the Clientele. Dreams of Leaving, der Titel. Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Ich bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit und freue mich, wie ich das an jedem Sonntag schon vorausblickend tue, würde mich freuen, wenn deiner, eurerseits die Möglichkeit besteht, auch am nächsten Sonntag hier einzuschalten bei 1Live 4. Wünsche allen eine friedliche, gesunde Woche und verabschiede mich mit dem neuen Album des Italieners Rodion, das heißt Romantic Jet Dance. Daraus hören wir hier Luna Dark. Alles Liebe, alles Gute, ciao.